Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer bei mir Alexa. Ja, in der alten Besetzung, hallo erstmal. Und Alexander. Und wie wir es versprochen haben, ist das jetzt wieder eine ganz stinknormale... Ja, total langweilig 0815. Episode von Huxilla. Und zu Beginn möchten wir uns erstmal bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Wir sind mit Terra X für die Ohren bezeichnet worden, worüber wir sehr gefreut haben. Ja. Und all diejenigen, die auf den Flatter-Knopf gedrückt haben, die auf den PayPal-Spenden-Knopf gedrückt haben oder die uns in anderer Art und Weise unterstützt haben, die uns Mails geschrieben haben, da möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal wirklich ganz herzlich für bedanken. Genau. Und wir haben inzwischen 10.000 Besucher und mehr auf unserer Seite gehabt. Auch das erfreut uns sehr. Yay. Und wenn die alte Seite schon 10.000 Besucher angelockt hat, was wird denn erst die neue Seite tun? Also die ist schon relativ weit vorangeschritten. Ja, fast fertig, ne? Ja. Kann man sagen. Dauert nicht mal so ganz lange und dann geht die nämlich an den Start. Ja, wir beginnen dann wie immer zunächst mit der Story der Woche, bevor wir uns dann auf das Thema der Woche stürzen. Und dann würde ich sagen, Alexa, wenn du nichts mehr anzumelden hast, legen wir los. Machen wir jetzt mal die Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt diesmal von einer Frau, die eines Tages die Post öffnet. Okay, das ist jetzt soweit nichts Ungewöhnliches. Das Problem ist nur, dass da eine Beileidskarte von der Firma ihres Mannes dazwischen ist. Und als sie die aufmacht, bekommt sie doch einen ziemlichen Schreck, weil die Beileidskarte nämlich sie selber betrifft. Angeblich sei sie gestorben und die Firma ihres Mannes würde jetzt eben Beileidsbekundungen schicken. Daraufhin ruft sie die Firma an und stellt diesen Irrtum erstmal richtig, nur um dann zu ihrem Entsetzen zu erfahren, dass ihr Mann jahrelang der Firma weisgemacht hat, sie würde an Krebs leiden und hat sich daraufhin ja viele Ferientage erschlichen und Spenden und Sonderboni und solche Dinge. Und das, wie gesagt, über mehrere Jahre hinweg. Das Ganze fliegt also auf. Und der Mann wird natürlich auch beschuldigt, sich Leistungen erschlichen zu haben und hat sich des Betrugs schuldig gemacht. Und logischerweise gibt er seinen Job daraufhin auf. Und der Vater, der da zu diesem Vorgang befragt wird, der sagt nur ganz lapidar, ja, wahrscheinlich wird er jetzt drauf pochen, dass er Mitleid bekommt, weil er ein Weise ist. Skurrile Geschichte, gell? Und ob sich diese Geschichte tatsächlich so ereignet hat, wie die Hoax-Mistress sie gerade erzählt hat, erfahren wir dann natürlich wie immer am Ende der Sendung. Genau. Dann kommen wir jetzt erstmal zum Thema der Woche. Und da geht es um einen, ja, worum geht's eigentlich? Das wissen wir eigentlich gar nicht, ne? Naja, wir haben da so eine Vermutung, ne? Genau. Es geht auf alle Fälle um eine mächtige Zerstörung, von der keiner genau weiß, was passiert ist. Und es geht sich um Sibirien. Und damit wäre schon fast alles gesagt. Genau, kommen wir erstmal jetzt zum Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das heutige Thema der Woche ist das sogenannte Tunguska-Ereignis. Mhm. Oft spricht man ja nur von Tunguska, aber das ist eigentlich Blödsinn, weil das ein Landstrich in Sibirien einfach nur ist. Genau, und du meinst diesen UFO-Absturz da, ne? Genau. Ja, teilweise auch Schatzloch genannt. Naja, ich meine eher das Platzieren eines außerirdischen Virus, genannt The Black Oil, das dann Menschen im Besitz ergreift, um die außerirdische Invasion vorzubereiten. Stimmt, du hast recht. Jeder kennt ja die Dokumentarserie Akte X. Die haarklein die Ereignisse beschreibt. Genau. Also ihr merkt schon, ein Ereignis, über das sich verschiedene Theorien und natürlich auch Unsinn ranken. Ein Phänomen, das in die Popkultur Einzug genommen hat. Also es kommt bei Akte X vor. Mhm. Es gibt Computerspiele, die sich inzwischen damit beschäftigen. Ich glaube sogar zwei Teile inzwischen von Tunguska. Ja, richtig, genau. Wir haben den ersten noch nicht mal zu Ende gespielt. Genau, ne? Haben wir aber mal angefangen. Ja. Und wahrscheinlich noch zahllose andere Filme und Bücher. Da gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel drüber. Das könnten wir dann nochmal verlinken. Also, die entscheidende Frage ist ja letztendlich, was ist tatsächlich passiert? Genau, und warum ist das Ganze so geheimnisvoll und beschäftigt auch die Menschen 100 Jahre oder mehr als 100 Jahre danach noch so? Genau. Und dieser Frage sind wir nachgegangen. Das haben wir in der Tat getan. Und zunächst mal festhalten lässt sich, dass das Ereignis, von dem wir sprechen, das Tunguska-Ereignis, stattgefunden hat am 30. Juni 1908. Mhm. Also etwas mehr als 100 Jahre zurück. Und es hat sich vor 3 Jahren dann auch dementsprechend gejährt, das Ereignis. Und Ja, was ist da passiert 1908? Stattgefunden hat es in der sibirischen Taiga. Und man kann nur von Glück reden, dass das in einer sehr, sehr menschenleeren Gegend passiert ist. Denn das Ganze hat eine unglaubliche Zerstörung angerichtet. Es gibt verschiedene Augenzeugenberichte. Die sprechen davon, dass es mehrere Explosionen gab. Der Himmel in Flammen stand und außerdem sei vorher ein Objekt zu sehen gewesen, das quer über den Himmel raste. Noch im Umkreis von, ich glaube, 40 Kilometern mit Sicherheit sind Fensterscheiben zerstört worden. Die Menschen sind von einer Schockwelle zu Boden geworfen worden und man hat erst hinterher feststellen können, wie groß die Zerstörung tatsächlich war. Es hat leider sehr lange gedauert, bis man sich überhaupt in dieses unwegbare Gebiet vorwagen konnte. Auf die Expeditionen werden wir sicherlich nachher nochmal detailliert zu sprechen kommen. Auf jeden Fall hat dieses Ereignis auch globale Auswirkungen gehabt. Der Himmel ist sogar noch so weit wie England in mehreren Nächten nach diesem Ereignis taghell erleuchtet gewesen. Also tatsächlich so, dass man Zeitung lesen konnte mitten in der Nacht. Man hat herausgefunden, dass es vermutlich eine Schockwelle gab, die ein 5.0 auf der Richterskala ausgelöst hat oder hätte. Und dass eben diese Schockwelle, von der ich gesprochen habe, zweimal um den gesamten Globus gerast ist. Genau. Jetzt kann man sich sagen, wenn so ein Ereignis von einer derartigen Auswirkung stattgefunden hat, warum ist dann unklar, was passiert ist? Ja, genau, das muss man noch feststellen können. Und du hast gerade schon Augenzeugen angesprochen, also warum ist das überhaupt ein Rätsel und warum wird es diskutiert? Das Problem ist, dass das Ereignis tatsächlich stattfand in einer Gegend, wo es im Prinzip überhaupt keine Menschen gab. Die Augenzeugen waren auch mehrere Kilometer entfernt vom Ereignis. Einige waren an einem Pelzhandelsstützpunkt, da von einem Dorf. Warnavara, nicht? Genau, also da von einem Ort zu sprechen, wäre schon zu übertrieben. Ja. Und haben das mitbekommen. Und auch da war es dann eben so, wie du schon gesagt hast, dass die Leute nicht nur zu Boden geschmissen worden sind, sondern von dieser Hitzewelle, die auf sie zurast, das Gefühl hatten, dass ihre Kleidung gleich in Flammen steht. Gleich in Flammen stand, genau. Und sie wollten sich die Kleidung am liebsten vom Leib reißen. Mhm. Und ja, also die Schockwelle, das mit dem 5.0 ist bestätigt. Mhm. Es gibt immer noch einige Aufzeichnungen von ersten Seismographen aus der Zeit, die das tatsächlich noch aufgezeichnet haben. Die Aufzeichnungen der meisten anderen Seismographen aus der Zeit sind aber leider schon verloren gegangen. Genau, man könnte sich ja jetzt die Frage stellen, warum der Zar nicht sofort jemanden in dieses Gebiet entsandt hat, um die ganze Geschichte untersuchen zu lassen, wenn das doch so spürbare Auswirkungen gehabt hat. Und dazu muss man sagen, also Russland ist ein derartig großes Reich, dass gerade so dieser menschenleere Teil von Sibirien da wirklich nicht weiter ins Gewicht fiel, ist leider so. Da hat man sich jetzt nicht wirklich drum gekümmert. Und wenn es dann Aufzeichnungen gegeben hat, dann sind die sicherlich auch größtenteils verloren gegangen. Es folgten ja chaotische Jahre. Wenn man da zum Beispiel an den Ersten Weltkrieg denkt und an die Oktoberrevolution 1917 und so weiter, dann sind das wahrhaft Umstürze gewesen, die auch natürlich Auswirkungen gehabt haben auf die Archivlage. Ja, also ganz im Gegensatz zu der heutigen Zeit, wo sicherlich jemand sofort dahin gefahren oder geflogen wäre, wenn so ein Ereignis stattgefunden hat, war das also an den angesprochenen Gründen anders. Erst 1927 hat es die erste Expedition in das Tunguska-Gebiet gegeben von einem Wissenschaftler, der sich Leonid Kulik nicht nannte, sondern er hieß Leonid Kulik. Und der ist auch nur hingekommen, weil man in den Vereinigten Staaten den Einschlagkrater eines Meteoriten untersucht hatte und dort in den Bruchstücken natürlich Metall gefunden hatte. Und das war sicherlich interessant für den Zaren. Und Kulik gelang es also, eine Expedition ausstatten zu lassen, um sich auf die Suche nach Metall aus Meteoriten begeben. Und dieses Metall konnte man dann für die Rüstung oder andere Zwecke verwenden. Und somit gab es dann also eben 1927 die erste Expedition in das Gebiet und das war schon äußerst beschwerlich da. Es war ein Riesenaufwand und sehr gefährlich auch. Und der Anblick, der sich den Expeditionsteilnehmern da geboten haben muss, der muss grauenvoll gewesen sein. In einem riesigen Umkreis waren die Bäume umgeknickt und teilweise verkohlt. Merkwürdigerweise, wie man später festgestellt hat, direkt im Epizentrum nicht. Da waren sie nur aller Äste beraubt und standen ja wie Telefonmasten, kann man fast sagen, in der Gegend rum. Und die Rinde war verbrannt. Aber sie standen noch und dann etwas weiter entfernt, dann eben waren alle Bäume umgeknickt. Und zwar das auf einer Größe, die dem Gebiet des Saarlands ungefähr entsprochen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also so gut 2000 Quadratkilometer war also die Vegetation umgeknickt und zerstört. Ja. Was aber fehlte, und das war das große Entscheidende, ist, es gab keinen Einschlagskrater. Ja. Natürlich waren wir damals schon darauf gepolt, und das war auch der Grund, warum Kulik dahin gefahren ist. Man wollte einen Krater finden im Epizentrum dieses Ereignisses und dort dann den metallenen Kern und so weiter, genau, ausgraben und dann das zur Metallgewinnung benutzen. Und das gelang ihm nicht. Nee. Das Gebiet ist ein sumpfiges Gebiet mit sehr, sehr vielen Tümpeln, die er dort vorgefunden hat. Und Kulik hatte dann für sich die Hypothese, dass vielleicht in einem dieser Tümpel dann oder diese Tümpel selber kleine Einschlagskrater sind, dass das Objekt zerbrochen ist. Und hat dann also mit großem Aufwand angefangen, so einen Tümpel, der auch mehrere Meter tief war, zu entwässern. Genau. Mit Handpumpen muss man da natürlich an der Stelle sich das nochmal vorstellen. Das ist eine unglaubliche Arbeit gewesen, die leider nicht von Erfolg gekrönt war. Nee, man fand unten am Grund eine Baumwurzel. Ja. Nicht das, was man sich erhofft hatte. Ja, damit stand man also jetzt bereits vor den Problemen. An was für einem Ereignis hat es denn gelegen, dass diese Zerstörung so herbeigeführt worden ist? Und natürlich schossen dann viele, viele Theorien ins Kraut, was passiert sein könnte. Ja, also da gibt es wirklich die verrücktesten Theorien. Wir wollen nur mal ein paar herausgreifen. Wir haben es ja eingangs schon etwas lapidar erwähnt, nämlich einmal einen UFO-Absturz oder sogar das Abfeuern einer Alien-Waffe in diesem Gebiet. Ich glaube, da soll es sogar um irgendwie einen Krieg gegangen sein und die Aliens hätten irgendwie versucht, die Erde zu schützen. Ich weiß nicht, was da noch so an skurrilen Dingen irgendwie eine Rolle spielt. Haben sich ganz intensiv mit beschäftigt, ist richtig. Eine weitere sehr schöne Theorie, die das Tunguska-Ereignis erwähnt oder erzeugt haben soll, die auch noch gar nicht so alt ist, ist die Idee, dass ein sehr kleines schwarzes Loch an der Stelle die Erde durchdrungen hat. Genau, wird alle LHC-Gegner freuen jetzt. Genau. Das Problem dabei ist, man hat dann eben an Tunguskas Eintrittsereignis dieses schwarzen Loches in die Erde gewesen sein soll, gibt es leider auf der anderen Seite im Ozean kein Austrittsereignis. Das muss dann im Atlantik gewesen sein irgendwo. Also das hätte man auf jeden Fall merken müssen. Genau, zumal es ja schon die Seismografen zu der Zeit gab und die Schockwelle kam noch von einer Seite. Was gibt's denn noch für schöne Theorien? Antimaterie, ein Brocken Antimaterie ist auf die Erde getroffen, hat diese Explosion hervorgerufen. Und unser Freund Nikola Tesla tauchte auch mal auf. Es soll nämlich da ein Experiment gegeben haben in dieser Gegend mit dem Roden Cliff Tower. Man erinnere sich, das war dieser Turm, mit dem er also Energie aus der Atmosphäre ziehen wollte. Das Ganze ist fürchterlich schief gegangen und das Resultat war eben das Tunguska-Ereignis. Genau, der Energiestrahl ist von der Atmosphäre abgeprallt und dann in Tunguska wieder aufgetroffen. Das war so dumm die Theorie. Gelaufen. Also ihr merkt schon, dass es also eine ganze Reihe von wilden Theorien und Spekulationen gegeben hat, die zu diesem Event geführt haben sollen, zu diesem Ereignis. Und bisher haben wir ja noch nicht erklären können, was es war. Und bevor wir also anfangen, in die Erklärungsversuche einzusteigen, wollen wir euch vielleicht mal ein Audio-File vorspielen, was anhand von Augenzeugenberichten, die überliefert worden ist, rekonstruiert worden ist. Genau, es stammt von einer ganz tollen ungarischen Seite und stellt wirklich nur so eine Art Simulation dar, um mal hörbar zu machen, was die Augenzeugen berichtet haben. Also das heißt keinesfalls, dass sich das genau so vielleicht angehört hat, aber es ist ein Versuch der Rekonstruktion. Genau, der Schöpfer dieser Datei, dieses Audiofiles, ist ein H.Hargitay. Und wir werden, das ist relativ lang, und wir werden euch jetzt mal so eine kleine Einführung darüber geben, was man zu hören bekommt, damit man das einordnen kann. Also es beginnt tatsächlich mit dem Rüberrasens eines Objektes, was als elliptisch beschrieben wird. Ja, oder zylindrisch, je nachdem. Zylindrisch, genau. Und nachdem das rübergezischt ist, hat es also einen Windzug gegeben und Hitze, die sofort dazu geführt hat, dass die Bäume Feuer gefangen haben. Das ist sozusagen das Erste, was man gehört. Und da wurde es schon so heiß, dass man sich die Klamotten vom Leib reißen wollte, am allerliebsten. Und der Wind wurde immer stärker. Dann gibt es also dann die erste Explosion sozusagen, die man zu hören bekommt. Und man hört dann schon die ersten Bäume umfallen. Und Hört also rumpeln und die Erde beginnt schon langsam zu beben. Genau, dann kommt ein Geräusch, das nach sehr, sehr starkem Wind klingt. Das heißt also ein Pfeifen, starken Wind. Und der Augenzeuge, der da gehört wird, der hat in dem Augenblick seinen Kumpanen gefragt, ob er all die Vögel hören kann, die da über den Bäumen fliegen. Genau, und dann gibt es also dann weitere heftige Schläge, die dann dazu geführt haben, dass die Scheiben in Häusern zerstört worden sind. Die Erde beginnt zu beben und hat wirklich wie bei einem Erdbeben angefangen zu rumpeln. Und die Bäume haben natürlich angefangen zu brennen. Und wurden zu Boden geworfen. Genau. Ja, dann gibt es weitere Geräusche. Der Wind frischt nochmal einmal auf, facht das Feuer dann nochmal an. Und dann so im weiteren Bereich, das ist schon etwas später, gibt es dann so Geräusche zunächst, die so ein bisschen wie Artilleriefeuer geklungen haben mögen oder wie Eisenbahngeräusche, sagen einige Augenzeugen. Also so ein kurzes Hämmern, so 50, 60 Salven eines Artilleriefeuers. Also so klingt das, als ob es abgeschossen werden. Und dann irgendwann nochmal ganz zum Schluss etwas mehr, 6, 7, 8 getrennte laute Schläge, die nochmal zu hören sind. Und dann so etwas, was dann schon wie normales Gewitterdonnern klingt, vielleicht dann schon durch die statische Aufladung. Der vierte Donnerschlag. Genau, und dann endet das Geräusch so ein bisschen und ebbt ab. Also das so die Dramaturgie dessen, was ihr hört. Wir werden sicherlich die Seite auch verlinken, es ist dann auf Englisch, dass ihr es nochmal mitlesen könnt. Aber wir wollen euch jetzt vielleicht mal einmal mit dem Tunguska-Event alleine lassen und hört euch das an. Und stellt euch vor, ihr seid ein Pelzjäger 1908 in der sibirischen Taiga und nehmt diese ja schier unmöglichen Geräusche und dieses Phänomen wahr. Ja, also offensichtlich ein ganz schön gruselig und beeindruckend, ja. Heftiges Ereignis, was da stattgefunden hat. Und eine sehr gute Simulation, wie ich finde, die einem doch so ein bisschen die Nackenhaare sich hochstellen lässt. Ja, aber was war es denn jetzt? Jetzt müssen wir die Frage aber auch mal versuchen zu beantworten, zumindest. Ja, also es gibt natürlich zwei Theorien, die miteinander konkurrieren, die aktuell die höchste Anerkennung in der Wissenschaft haben. Das eine ist ein Meteorit, der ja eingetreten ist in die Erdatmosphäre von ungefähr 80 bis 100 Meter Durchmesser und Größe, also ein relativ großer Brocken. Und der durch die Verlangsamung in der Erdatmosphäre so in einer Höhe zwischen 5 und 8 Kilometern, ja, so weit abgebremst worden ist, dass seine kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt worden ist. Und dadurch ist er da quasi zerstaubt und in einer riesigen Explosion vergangen. Und das Ganze firmiert unter der Bezeichnung Airburst. Und ist also relativ wahrscheinlich. Also man hört ja auch in der Aufnahme, dass es sich um 4 Explosionen handelt. Und in der Tat sollen es dann tatsächlich 4 Explosionsherde gewesen sein, die da sich anballten bei diesem Ereignis. Genau. Und es gibt einige Ereignisse dieser Art, die auch nach Tunguska beobachtet worden sind. Kein Ereignis mit dieser Intensität. Es wird da so ein bisschen gestritten, ob jetzt Tunguska das 100-fache an Sprengkraft der Hiroshima-Bombe gehabt hat oder das 1000-fache. Ja, also das variiert also zwischen 185 und 1000 tatsächlich. Wobei heute man eher davon ausgeht, dass der geringste Wert, also irgendwo sowas zwischen 100 und 200-fach, wahrscheinlich realistisch ist, um diese Ergebnisse schon zu erzielen. Das ist also die eine Theorie, die weit verbreitet Anerkennung findet. Die zweite Theorie weicht dann nur, sagen wir mal, unwesentlich von ab. Da ist es dann nämlich ein Komet. Und ein Komet ist ja im Gegensatz zu einem Meteorit eigentlich ein Eisball, ein Schneeball, ein schmutziger Schneeball, der eben im Weltall unterwegs ist, der eben sich dadurch auszeichnet, dass wenn er in die Sonne eintritt, er abschmilzt und einen Schweif bekommt. Und damit aber so ein Event eintritt und ein Schweif wurde ja nicht beschrieben von den Augenzeugen, kann es eben sein, dass es schon ein nahezu abgeschmolzener Komet gewesen ist. Genau, ein erloschener, wenn man so will, ja. Genau, und der hat dann doch noch einen stabilen inneren Kern und dass eben dieser Kern dieses Kometen in die Atmosphäre eingetreten ist und dass der dann eben explodiert ist und zu einem Airburst geführt hat. Und eben dazu geführt hat, dass es keinen Einschlagskrater gibt und bei diese Telefonmastenbäume, die Alexa ja vorhin beschrieben hat, also verbrannt, aber schnurgerade noch am Stehen, die hat es auch schon mal bei einem anderen Ereignis gegeben, nämlich bei der in der Luft über der Stadt gezündeten Atombombe in Hiroshima. Also insofern eine Explosion in der Luft kann eben genau diese Auswirkungen haben. Also ich denke, welcher Teiltheorie, möchte ich mal sagen, man nun anhängt, ob Komet oder Meteorit oder wie auch immer. Ich denke, die Explosion in der Atmosphäre ist allgemein jetzt inzwischen wirklich anerkannt. Man hat übrigens, ich meine sogar schon in den 60er Jahren Experimente gemacht oder war es sogar noch früher, indem man den Wald simuliert hat mit Streichhölzern, die man so auf so Draht gesteckt hat. Und dann hat man eben darüber eine Explosion ausgelöst und tatsächlich ein sehr ähnliches Muster der Zerstörung hervorgerufen, wie es tatsächlich auch in Tunguska zu finden ist. Das Gebiet, in dem die Bäume umgeknickt sind, ist so ein bisschen schmetterlingsförmig, kann man fast sagen. Genau. Also das sieht mehr oder weniger aus wie so ein gezackter und ein spitzer Schmetterling. Muss man sich mal auf Bildern angucken, das ist ganz interessant. Das große Problem, was natürlich vorgeherrscht hat und warum erst sehr spät sehr Wissenschaftler sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben, liegt im Kalten Krieg begründet. Erst ab 1990 mit Einzug der Perestroika-Politik war es überhaupt westlichen Forschern gestattet, in das Tunguska-Gebiet einzureisen, denn wenn man dorthin fliegen wollte, überflog man militärische Sperrgebiete der Sowjetunion und da war es also überhaupt nicht gestattet, für westliche Nationen und Forscher das Gebiet zu erforschen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass einige notwendigen Untersuchungen erst sehr, sehr viel später, also gut 80 Jahre nach dem Event stattgefunden haben. Neuere Untersuchungen haben in der Tat belegt, dass es mikroskopisch kleine Kugeln von Metallen gibt und das soll also ein guter Beleg dafür sein, dass tatsächlich ein extraterrestrisches Phänomen dafür gesorgt hat, denn diese kleinen Metallkugeln, die so wirklich im mikroskopischen Bereich sind, weisen eine Metallverteilung oder eine Stoffverteilung auf, die eben nicht dem Tunguska-Gebiet entspricht, was eben dafür dann als Beleg herangezogen wird, dass es eine Fremdeinwirkung aus dem Weltall war. Wir müssen noch erwähnen, dass man unter Umständen doch einen zumindest kleineren Krater entdeckt hat. Ich glaube, Wissenschaftler von der Universität von Bologna haben Experimente und Expeditionen gestartet und haben einen Krater ausgemacht oder einen vermuteten Krater in Form des Checkersees dort in der Nähe. Und dieser See weist also eine Form auf, die ist sehr konisch. Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass es sich um einen Einschlagskrater handelt. Man hat das erst anhand von Proben wieder so ein bisschen vernachlässigen wollen, weil man sagte, der See sei mit Sicherheit schon 5000 Jahre alt. Aber neuere Datierungen sprechen wohl doch eher von einem Alter von ungefähr 100 Jahren. Und das käme dann natürlich genau überein mit dem Tunguska-Ereignis. Genau, also die Ablagerungen auf dem Grund des Sees sind eben nicht so dick. Also jeder See legt offensichtlich bestimmte Sedimentschichten ab im Laufe der Zeit. Und die Sedimentschichten, die man dort vorgefunden hat, sind offensichtlich eher so 100 Jahre alt. Genau. Und die Überlegung ist jetzt eben, dass eben dieser See durch ein Bruchstück entstanden ist, was dann eher für die Kometentheorie wahrscheinlich sprechen würde, weil der Komet ja in sich in seinem Kern eher brüchiger ist als ein Metallklotz, der vom Himmel fällt. Und aber das ist rein spekulativ, da muss man also noch deutlich weiter forschen. Genau. Was man vielleicht noch zum Schluss festhalten sollte, ist, dass diese Ereignisse, vor allen Dingen diese Airbursts, durchaus häufiger sind. Das hattest du vorhin ja schon kurz angerissen. In der Größenordnung, wie es dem Tunguska-Ereignis entspricht, nicht ganz so häufig. Gott sei Dank, muss man sagen. Also man spricht da von ungefähr 300 Jahren. Das ist immer schwer zu sagen, weil es auch schwer ist, dafür Nachweise zu finden für diese Ereignisse. Ungefähr in dem Zeitraum bewegen wir uns da wahrscheinlich. Genau, und man muss sich also nur überlegen, wenn schon in der damaligen Zeit das Tunguska-Ereignis über Mitteleuropa oder England oder Amerika stattgefunden hätte, hätte es sicherlich deutlich mehr Opfer bedeutet und da wären sehr, sehr viele Menschen gestorben. Ich erinnere nochmal an die Größe, die ungefähr dem Saarland entspricht, was eben mit einem Rutsch innerhalb von 5 Minuten komplett zerstört worden ist. Ja. Also es ist immer gut, die Situation im Auge zu behalten, wink. Genau, das Problem allerdings, ohne dass ich euch jetzt völlig fertig machen will, ist, dass Objekte, die der Größe des Tunguska-Ereignisses, so wie man es berechnet, entspricht, eben gar nicht erdgebunden wirklich identifizieren kann, weil die dafür viel zu klein sind. Zu schwach also, leuchten, also es ist sehr schwer, die auszumachen. Wenn so ein Brocken auf uns zurast, dann haben wir eben Pech gehabt. Ja, muss man so sagen. Muss man da mal so hinnehmen. Ja, und mit diesen aufbauenden Worten wollen wir das dann mal mit dem Thema der Woche belassen. Hoffen, dass wir euch so ein bisschen das Tunguska-Ereignis näher bringen konnten. Eine ganz spannende Geschichte, wo auch unsere Wissenschaft, und wir haben auch eine interessante Diskussion zu dem Thema in unserem Forum, da sind einige neue User drin, die ich an der Stelle vielleicht nochmal kurz begrüßen möchte, wo es um die Nachweisbarkeit von Wissenschaft geht. Da wird nochmal über Homöopathie diskutiert im Forum, was ich sehr begrüße, finde das ganz spannend. Und das Tunguska-Ereignis ist sicherlich so ein Ereignis, was uns auch zeigt, dass selbst unsere heutige moderne Wissenschaft an Grenzen kommt und wir eben damit nicht alles erklären können. Nichtsdestoweniger ist das Tunguska ein Ereignis, was definitiv faktisch stattgefunden hat. Und insofern kann ich das Tunguska-Ereignis akzeptieren. Bei Homöopathie kann ich das nicht unbedingt akzeptieren. Das vielleicht nochmal zum Abschluss und der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit von Ereignissen. So, ja. Alex, und jetzt musst du uns nochmal die Geschichte mit den Briefen nochmal aufschlüsseln, ob es sich da um eine Urban Legend oder doch um eine wahre Geschichte handelt. Hören wir dann jetzt mal. Die Auflösung. Yay, ich habe mal wieder eine wahre Geschichte erzählt. Glaubt es oder nicht, das hat sich tatsächlich so zugetragen, und zwar in Greenville, North Hampshire. Und die Firma, der das Ganze dann passiert ist, war C&M Machine & Co. Und ja, das Ganze ist belegt und was soll ich dazu sagen? Es ist diesmal keine Urban Legend. Erstaunlich, gell? Wozu Männer doch in Ehen fähig sein können. Ja, ne? Das hat er bestimmt nur gemacht, damit er mehr Zeit mit seiner Frau, die dann ja nicht krank war, verbringen konnte und auch ein bisschen mehr Geld hatte, weil sie wahrscheinlich kaufsüchtig war. Ich weiß es nicht. Nein, lass uns nicht spekulieren. Aber sie dafür sterben zu lassen, finde ich doch ein bisschen extrem. Ist übel, ne? Ja. Ja. Gibt nichts, was es nicht gibt. Also, verlasst euch nie darauf, dass wir nur Urban Legends erzählen. Nein. Manchmal sind die Stories auch wahr, die wir erzählen. Ja. Bevor wir die Sendung beenden, will ich gerade noch zwei Dinge loswerden. Ich bin gerade dabei, die Special Edition DVD hochzuladen auf eine Seite, die genug Speicherplatz dafür hat. Den Link gibt's demnächst. Das sind 1,6 Gigabyte. Ich muss das leider in 100 MB-Stücken hochladen, was ein bisschen anstrengend ist. Dort könnt ihr euch dann aber dann, sobald das soweit ist, werden wir das auch im Podcast erwähnen, die Special Edition DVD zumindest als ISO-Image runterladen und habt dann die rauschentfernten Folgen des ersten Jahres von Hoaxilla mit einigen Specials zur Verfügung. Da sind wir nach wie vor dran. Wir haben auch schon die ein oder andere Special Edition DVD verschickt an Spender beziehungsweise noch an den Johannes, der ja der zweite 400. bei Facebook war. Ja. Genau. Und ja, also das, da geben wir noch den Startbefehl, das haben wir nicht vergessen, da sind wir noch am Arbeiten. Und nach wie vor, wer uns da irgendwie unterstützen will, kann auf den PayPal-Button oder auf Flatter drücken. Und wir haben gerade auch das Angebot bekommen, dass jemand seinen Bücherschrank ausgemistet hat und da Bücher gefunden hat und gefragt hat, ob er uns die vererben darf. Worüber uns wir natürlich auch sehr freuen, an dieser Stelle das nochmal zu sagen. Also einfach klasse, wie ihr uns unterstützt in diesem Projekt und das ja, beflügelt uns weiterzumachen und ja, die übernächste Folge wird die 50. Folge sein und auch da gibt es dann noch einiges an Neuheiten, die wir wieder zu berichten haben, wie es weitergeht. Also, wir wünschen euch noch eine schöne Woche, bis zur nächsten Woche und wie immer kann ich nur sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.